Kapitel 23. Wenn Christen krank sind. Bei all dem Reden darüber, dass wir unantastbar sind, dürfen wir jedoch die Tatsache nicht ignorieren, dass es hunderte Millionen Christen auf der ganzen Welt gibt, die krank sind. Wie kann Jesus uns also tot in Bezug auf Krankheiten machen, aber wir werden trotzdem krank? Weil wir uns selbst für Krankheit lebendig machen. Wie ist das möglich? Erster. Wir glauben, dass es möglich ist, krank zu sein. Zweiter. Wir kontrollieren unser Gedankenleben nicht. Dritter. Wir kümmern uns nicht um den Körper, den Gott uns gegeben hat. Kommen wir zum ersten Punkt. Weil Jesus uns von der Sünde befreit und uns vom ersten Adam getrennt hat und wir nun mit ihm verbunden sind, ist es nicht mehr möglich, krank zu sein, es sei denn, wir halten es noch für möglich. Wir müssen unsere Vorstellungen überdenken und unsere Perspektive auf das Leben ändern. Wir müssen uns selbst als tot für Krankheit sehen, dass es nicht mehr möglich ist, einen weiteren Tag in unserem Leben krank zu sein. Vergiss nicht, wenn wir für die Sünde tot sind, die die Ursache ist, sind wir auch für die Nebenprodukte tot, zu denen auch Krankheit gehört. Wofür er also gestorben ist, für die Sünde Krankheit ist er gestorben, ein für allemal. Wofür er lebt für Gott. So auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr einerseits für die Sünde Krankheit tot seid und andererseits für Gott lebt im Messias Jesus, Römer 6, 10-11, Einfügungen vom Autor. Wenn ich für die Sünde bzw. Krankheit tot bin, warum muss ich mich dann noch als tot für sie halten? Weil dir alles in dieser Welt sagt, dass du immer noch lebendig für sie bist. Das, womit meine Seele verbunden ist, wird in mir wirksam sein. Jesus hat mich von dem Fluch befreit, aber ich entscheide mit meiner Seele, an was ich mich anschließe, Leben oder Tod. Ich muss also täglich bedenken, dass es für mich nicht mehr möglich ist, krank zu sein. Egal, wie schlimm die Pandemie ist, egal, was in den Nachrichten berichtet wird, ich bin unantastbar. Ich muss den Leib des Herrn richtig unterscheiden und mich selbst so sehen, wie er ist. Deshalb wird der auf unangemessene Weise das Brot isst oder den Becher des Herrn trinkt, schuldig sein am Leib und am Blut des Herrn. Ein Mensch soll sich also prüfen, und so soll er vom Brot essen und vom Becher trinken. Wer isst und trinkt sich nämlich ein Gericht herbei, wenn er den Leib des Herrn nicht vom normalen Essen unterscheidet, 1 Kor 11, 27-29. Das mit unterscheiden übersetzte Wort bedeutet im Griechischen trennen, bevorzugen oder unterscheiden. Vergiss nicht, dass wir uns mit seinem Tod, seiner Auferstehung und seinem Leben identifizieren. Damit ich mich mit seiner Auferstehung und seinem Leben identifizieren kann, muss ich mich zuerst mit seinem Tod identifizieren. Ich muss unterscheiden bzw. erkennen, dass hier etwas Besonderes passiert ist, dass ich mit seinem Tod verbunden bin. Der Tod, den Jesus starb, ist der Tod, den ich starb. Die Vergangenheit von Jesus ist meine Vergangenheit. Ich nehme das Abendmahl nicht einfach als ein weiteres Ritual. Wenn ich das Abendmahl nehme, ist es eine starke und feierliche Erinnerung daran, dass ich es für seinen Tod und meinen Tod, sein Leben und mein Leben esse und trinke. Ohne ihn bin ich nichts, und ich danke ihm für alles. Ich glaube, es ist unwürdig, am Abendmahl teilzunehmen und mich als von ihm getrennt zu betrachten. Jesus ist gestorben, damit ich eins mit ihm sein kann. Ich halte es für unwürdig, am Abendmahl an seinem Blut und seinem Leib teilzunehmen und es trotzdem für möglich zu halten, dass ich mit Sünde und Krankheit verbunden bleibe. Ich muss seinen Leib im Himmel erkennen, dieser Leib ist frei von Krankheit und Gebrechen und lässt dennoch die Löcher in seinen Handgelenken und Füßen erkennen, die für immer das Opfer offenbaren, das er gebracht hat, um mich auf ewig von der Sünde zu befreien. Wenn ich mich als von Christus getrennt sehe, dann setzt die Verdammnis ein. Jetzt ist der Fall also abgeschlossen. Es gibt keine anklagende Stimme der Verdammnis mehr gegen diejenigen, die in einer Lebensgemeinschaft mit Jesus, dem Gesalbten, verbunden sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens, das durch die Salbung Jesu fließt, hat uns vom Gesetz, der Sünde und des Todes befreit, Römer 8, 1-2. Wir denken, dass sich die Verdammnis nur auf die Sünde bezieht, aber Verurteilung ist mehr als das. Verurteilung hat auch mit Krankheit zu tun. In dem Moment, in dem ich es für möglich halte, dass ich krank werde, sagt mir die Verdammnis, dass ich nicht gerecht genug bin. Wie kann ich mit dem Leben Gottes erfüllt sein und trotzdem denken, dass ich krank werden kann? Weil die Verdammnis mir sagt, dass ich nicht genug Leben habe. Wenn du jemandem die Hände auflegst, wird dir die Verdammnis sagen, dass du nicht gesalbt genug bist. Die Verdammnis wird dir sagen, dass Krebs eine große Sache ist und du dir Sorgen machen solltest. In dem Moment, in dem du dich außerhalb deiner Vereinigung mit Christus siehst, kommt die Verdammnis ins Spiel, und wenn du dich nicht darum kümmerst, wird dich die Verdammnis umbringen. Die Normalität der Welt ist nicht meine Normalität. Was für einen 50-jährigen Mann normal ist, der vom Teufel erfüllt ist, ist für mich mit 50 nicht normal, weil ich von Gott erfüllt bin. Was für einen 70-jährigen Mann normal ist, der mit dem Tod verbunden ist, wird für mich mit 70 nicht normal sein, weil ich mit Gottes Leben erfüllt bin. Diese Dinge sind nur dann möglich, wenn ich sie für möglich halte, und das ist der Bereich, in dem Satan Überstunden macht, wenn es um dein Leben geht. Hab keine Angst davor, jung zu sterben. Vergiss nicht, was du fürchtest, ist das, was du verehrst, und dem, was du verehrst, wirst du verfallen sein. Du musst nicht jung sterben, wenn es Teil deines Bundesversprechens mit Gott ist, dass er all deine, von ihm vorgesehenen, Jahre erfüllen wird. Wenn du dich leiten lässt, wird er dich auf den Weg eines langen Lebens führen, bis du satt und zufrieden bist. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien, ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei, ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Psalm 91, 14-16. Weil die Kinder nun Anteil an Fleisch und Blut haben, gehörte er auf die gleiche Weise zu ihnen, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die überwältigende Kraft des Todes hat, das ist der Teufel, und um die frei zu machen, die durch Angst vor dem Tod das ganze Leben hindurch der Versklavung verfallen waren, Hebräer 2, 14-15. Hab niemals Angst vor dem Tod. Wenn du stirbst nah und wenn du mit Christus vereint bist, ist der Tod ein Gewinn. Ich sage dir jetzt, dass ich weiß, dass ich eine Aufgabe auf dieser Erde zu erledigen habe, aber wenn ich sie erledigt habe, bin ich bereit, bei Jesus zu sein. Am 1. April 2006 hatte ich ein Erlebnis, in den Himmel zu kommen, Jesus zu sehen und in den Thronsaal zu gehen. Als ich wieder in meinem Zimmer war, ärgerte ich mich darüber, dass ich zurück war, ich wollte wieder bei Jesus sein. Von da an galt für mich, wäre da nicht meine Familie und der Auftrag, den Gott mir gegeben hat, wäre ich bereit, wieder hinüberzugehen. Die Angst vor dem Tod ist es, die so viele Menschen daran hindert, in Gesundheit zu leben, weil sie sich immer wieder an den Strom des Todes anschließen. Sehr viele Krebserkrankungen sind die Folge davon. Entferne die Angst, die du verehrst, und sie wird dich nie wieder kontrollieren. Wenn du schwanger bist, solltest du dir nie Sorgen um eine Fehlgeburt machen. Warum? Weil das Teil deines Bundes mit Gott ist. Du kannst davon ausgehen, dass dein Kind heil und unversehrt geboren wird. Warum? Weil wir für den Fluch tot sind. Welche Krankheit auch immer in der Pipeline ist, Covid-127, Schweinepocken, Elefantenpocken und was auch immer sie sich ausdenken, ich habe keine Angst davor. Die Krankheit hat Angst vor mir. Sie kann mich nicht anstecken, weil sie nicht in meiner Nähe sein darf. Wenn du in einer krankheitsfreien Zone sein willst, musst du dich in die Nähe von jemandem stellen, der mit dem Leben Gottes erfüllt ist, denn mein Bund sagt mir, dass Krankheit nicht in meiner Nähe sein kann. Wir müssen die Entscheidung treffen, dass Krankheit einfach nicht möglich ist, weil wir mit Christus vereint sind. Wenn die nächste Pandemie kommt, wen kümmert das schon? In meiner Bibel steht, dass keine Plage auch nur in meine Nähe kommen kann. Kommen wir also zu Grund Nummer 2, warum Christen krank werden, ihre Vorstellungen. Das hängt direkt mit dem ersten Grund zusammen, denn das ist Satans Art, dich dazu zu bringen, dich mit dem Fluch zu verbinden. Er will, dass du dich mit seinen Gedanken füllst, damit er dich mit dem Fluch anstecken kann. Es geht um das, was ich Seelenkrankheiten nenne, wie zum Beispiel Verdammnis, Angst und mangelnde Selbstbeherrschung. Satan will, dass du dich mit all den Nachrichten im Fernsehen und in den sozialen Medien über all die Krankheiten in der Welt und all die Dinge, die in der Welt normal sind, beschäftigst. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du, in Amerika, nicht eine einzige Fernsehsendung sehen kannst, ohne Werbung für ein verschreibungspflichtiges Medikament zu sehen? Wie übel ist das denn? Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine der beiden Nationen auf der Welt, die ihren Bürgern gegenüber so korrupt sind, dass sie es zulassen, dass Pharmaunternehmen für ihre Medikamente werben. Wir leben in einer kranken Welt, in der die Menschen so sehr auf Geld und Macht fixiert sind, dass sie bereit sind, die Körper der Menschen mit Chemikalien vollzupumpen und dies als Gesundheitsfürsorge bezeichnen, und das ist der Grund, warum so viele Menschen krank sind. Wir haben gerade über unsere Vorstellungen gesprochen, weshalb ich das Thema nicht weiter vertiefen werde. Aber so werden Christen letztendlich krank, ein unkontrolliertes Gedankenleben. Der dritte Grund, warum Menschen krank werden, ist einer, über den man nicht gerne spricht, vor allem in Amerika, und zwar der, dass wir uns nicht um unseren Körper kümmern, der der Tempel Gottes ist. Ich werde im letzten Kapitel genauer darauf eingehen, aber hier will ich es dabei belassen: wenn du dich nicht um den Körper kümmerst, den Gott dir gegeben hat, ist es nicht die Schuld des Teufels oder von jemand anderem, wenn du krank wirst. Wie du siehst, sind alle drei Gründe letztlich immer noch mit unserer Seele verbunden. Vergiss nicht, ich wünsche dir, dass es dir gut geht und du gesund bist, wie es ja auch deiner Seele gut geht, siehe 3 Johannes 2. Wie du denkst, bestimmt, wie du siehst und damit auch, wie du lebst. Was ist, wenn Christen in Unfälle verwickelt sind? Nun, es ist ganz einfach, das wird nicht populär sein, aber es ist biblisch: Unfälle passieren, wenn wir uns nicht vom Heiligen Geist leiten lassen. Wenn wir aufhören, auf ihn zu hören, geraten wir in Schwierigkeiten. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch führen mit der reinen Wahrheit. Er wird nichts von sich aus sagen, sondern was er hören wird, wird er sagen, und das Kommende wird er euch mitteilen, Johannes 16, 13. Deutlicher geht es nicht mehr. Eine der Aufgaben des Heiligen Geistes ist es, uns im Leben zu leiten, die Wahrheit zu offenbaren und uns zu zeigen, was auf uns zukommt. Es hat noch nie einen gerechten, von Gott erfüllten Menschen gegeben, der in einen Unfall verwickelt war, ohne dass der Heilige Geist ihn gewarnt hätte. Du wirst mich nie vom Gegenteil überzeugen. Jeder von uns, der einen Unfall hatte, kann, wenn er demütig und ehrlich ist, zurückblicken und erkennen, dass es etwas in seinem Inneren gab, das sagte: Tu das nicht, geh noch nicht, oder geh nicht in diese Richtung. Er hat immer ein Auge auf uns, aber er wird uns nie zu etwas zwingen. Denn du hast gesagt: Der Herr ist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen, und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt, Psalm 91, 9-12. Wer sind die Menschen, die die Engel auf ihren Händen tragen? Diejenigen, die darauf vertrauen, dass Gott ihre Zuflucht, ihr Schutz und ihr Zuhause ist. Aber wie kann das möglich sein, wenn ich nicht auf ihn höre? Ich rede hier nicht über Sünde, sondern über die alltäglichen Dinge des Lebens. Weißt du, wie oft ich schon gehört habe, dass der Herr mir sagte, ich solle einen anderen Weg nach Hause nehmen, während ich auf der Autobahn fuhr, oder dass ich ein paar Minuten warten solle, bevor ich losfahre, oder dass ich bei einer Aktivität, an der ich teilnehme, etwas anderes tun soll. Er kennt das Ende von Anfang an und verbirgt keine Geheimnisse vor uns. Gott möchte, dass du jeden Tag deines Lebens gesund bist. Was müssen Christen also tun, um Heilung zu erleben? Nun, das Gegenteil von dem, was du getan hast, um die Krankheit zu bekommen. Wenn wir bisher unsere Heilung verschenkt haben, weil wir unsere Seele an den Tod angeschlossen haben, dann ziehen wir einfach den Stecker vom Tod ab und schließen uns wieder an das Leben an. Drehe am Ventil deiner Seele und lass das Leben Gottes fließen. Ich weiß, das klingt einfach. Ich mag es einfach, Und die Bibel ist einfach, aber wie sieht das in der Praxis aus? Nutze deine Vorstellungskraft und stell dir vor, du wärst für Krankheit gestorben. Es ist egal, ob es sich um eine gewöhnliche Krankheit, eine chronische Krankheit, eine tödliche Krankheit oder die Folge eines Unfalls handelt, betrachte dich als tot für sie. Tu, was mein Freund und Partner Johann aus Belgien getan hat. Nutze deine Vorstellungskraft und stelle dir vor, wie das Licht von Jesus in deinen Körper hineinstrahlt. Du brauchst niemanden, der hinter einem Rednerpult steht, damit er dir die Hände auflegt. Christus lebt in deinem Inneren. Der Heiler und sein ganzes Leben sind in dir. Ich werde nie vergessen, was vor ein paar Jahren auf einer Heilungskonferenz in Kenosha, Wisconsin, passierte. Nachdem ich meine Predigt beendet hatte, ging ich durch den Saal und diente verschiedenen Leuten. Eine Frau hob die Hand und sagte, sie leide am ganzen Körper unter starken Schmerzen. Sie hatte mit einer schweren rheumatoiden Arthritis und anderen Problemen zu kämpfen. Es war so schlimm, dass sie selbst mit Hilfe einer Gehhilfe kaum gehen konnte und drei Männer brauchte, um ihr vom Auto ins Gemeindegebäude zu helfen. Als ich anfing, mit ihr zu reden und sie an einige der Dinge zu erinnern, die ich über unsere Vereinigung mit Christus gelehrt hatte, begann sie zu weinen. In diesem Moment wusste ich, dass ich ihr nicht viel sagen konnte, um etwas zu ändern. Also hielt ich inne und sagte, ich möchte, dass du deine Augen schließt und dir vorstellst, dass Jesus vor dir steht. Sie saß in ihrem Stuhl und schluchzte, aber sie schloss ihre Augen und begann zuzuhören. Ich begann, detailliert zu beschreiben, wie Jesus aussah, wie seine Kleidung aussah und das Licht, das von ihm ausstrahlte. Nach jeder Beschreibung fragte ich, siehst du ihn? Und sie sagte, ja, ich merkte auch, dass sie anfing, sich zu beruhigen und still zu werden. Nachdem ich das ein paar Minuten lang gemacht hatte, sagte ich, jetzt wird Jesus dich berühren. Siehst du seine Hand, die sich nach dir ausstreckt? Und sie sagte, ja, und plötzlich streckte ich meine Hand aus und legte sie auf ihre Schulter, sie begann zu zittern und sah mich dann an und sagte, der ganze Schmerz ist weg, dann ließ ich sie aufstehen. Als sie aufstand, war sie noch ziemlich wackelig. Ich musste ihr dabei helfen. Sie hielt sich an dem Stuhl vor ihr fest und wackelte ein bisschen, aber ich hielt ihre Hand fest, bis ich sah, dass sie stabil war. Dann sagte ich, komm, geh mit mir, vergiss nicht, dass sie mit ihrer Gehhilfe kaum laufen konnte und, wie gesagt, drei Männer gebraucht hatte, um sie von ihrem Auto zu ihrem Platz in dem großen Saal zu bringen, der einen schrägen Boden hatte. Sie und ich traten in den Gang und begannen, nach vorne zu gehen. Sie fing ganz langsam an, aber plötzlich konnte man sehen, wie sich ihr Gang änderte und die ganze Versammlung staunte. Sie fing dann an, mit großer Leichtigkeit zu gehen, und als ich sah, dass es ihr gut ging, ließ ich allmählich ihre Hand los und wir sahen zu, wie sie die Gänge auf und ab ging und mehrere Runden um den Saal drehte. Sie wurde geheilt, indem sie einfach nur ihre Augen von sich selbst abwandte und sich dessen bewusst wurde, dass Christus in ihr und bei ihr war. Ich könnte so viele Geschichten erzählen. Immer wieder erlebe ich, wie Menschen geheilt werden, indem sie einfach ihre Seele in den Griff bekommen und dann wieder anfangen, in Christus zu leben. Mein ganzes Ziel bei meinen Heilungskonferenzen ist es, Gläubigen zu helfen, ihre Vereinigung mit Christus zu verstehen und sich seiner so bewusst zu werden, dass sie bei körperlichen Problemen fast mühelos ins Leben zurückfinden. Ich werde dir jetzt etwas sagen. Wenn du jemand bist, der seine Vorstellungen lange Zeit freien Lauf gelassen hat, dann glaube nicht, dass du sie über Nacht zähmen kannst. In Christus zu bleiben ist keine einmalige, sondern eine tägliche Sache. Bleiben heißt bleiben. Das Problem der meisten Christen ist, dass wir einfach nur faul sind. Wir vergessen, in den Gottesdienst zu gehen, in Zungen zu beten und unsere Bibel zu lesen. Wie oft sinnen wir über die Tatsachen nach, wer wir in Christus sind? Wie oft im Laufe des Tages halten wir uns für tot für Sünde und Krankheit? Der Grund, warum die meisten Krankheiten auftreten und Christen dann Schwierigkeiten haben, frei zu werden, ist, dass sie erst dann anfangen, sich mit Bibelstellen über Heilung zu beschäftigen und ihren Geist zu erneuern, wenn sie krank sind. Wir müssen auf der Hut sein. Und die Art und Weise, wie wir vor Satan auf der Hut sind, besteht darin, dass wir unsere Vorstellungen kontrollieren und unseren Frieden schützen. Weigere dich, die Sorgen der Welt anzunehmen, und erlaube dir nicht, das für die Welt Normale zu akzeptieren. Das ist so, als würde jemand, der seit Jahren keine Gewichte mehr gehoben hat, plötzlich zu einem Gewichtheberwettbewerb gezwungen. Es ist mir egal, ob du früher 150 Kilo gehoben hast, aber wenn du seit Jahren nicht mehr gehoben hast, wirst du wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, die Hälfte davon zu stemmen. Wenn du im Leben gewinnen willst, musst du in Christus bleiben und darfst nicht rein und raus gehen. Wenn du deine Vorstellungen nicht kontrolliert hast, dann fang jetzt damit an. Aber wundere dich nicht, wenn ein kleiner Dämon auftaucht und sagt, du weißt doch, was der Arzt gesagt hat, es gibt keine Heilung, oder, alle anderen in deiner Familie haben diese Krankheit, auch du wirst sie bekommen, oder, erkennst du nicht, dass das ein normaler Teil des Lebens und des Älterwerdens ist, zur Hölle mit all dem, denn genau von dort kommen diese Gedanken. Du musst diese Gedanken einfach verwerfen. Vergiss nicht, wenn Jesus es nicht hat, hast du es auch nicht. Wenn Jesus es nicht haben kann, kannst du es auch nicht haben, es ist mir egal, was du siehst oder fühlst. Hör auf, den Bericht des Arztes zu betrachten und darüber nachzudenken. Statt dir vorzustellen, was passieren wird, wenn du stirbst, stell dir vor, was passieren wird, wenn du weit erlebst. Verbringe jeden Tag Zeit damit, dir vorzustellen, wie sich der Tumor auflöst. Verbringe jeden Tag Zeit damit, dir vorzustellen, wie sich dein Ohr öffnet oder wie zu kurze Gliedmaßen herauswachsen. Sieh es in deiner Vorstellung und gib deinem Glauben etwas, womit er arbeiten kann. Du musst nicht deinen Glaube vergrößern, sondern deine Vorstellungen erweitern. Abraham befand sich in einer unmöglichen Situation. Er und Sarah brauchten ein Kind, aber sie waren beide alt und Sarah war über das gebärfähige Alter hinaus. Weißt du, was Gott tat, um Abraham zu helfen? Er gab ihm etwas, das er betrachten konnte, er gab ihm ein Bild. Dann führte er Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zum Himmel und betrachte die Sterne. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein, 1 Mose 15, 5. Gott holte Abraham aus dem Zelt, ließ ihn zu den Sternen blicken und sagte, so viele Nachkommen wirst du haben, es schien unmöglich, aber weißt du, was jedes Mal geschah, wenn Abraham nachts draußen war? Er schaute sich die Sterne an. Diese Sterne standen für Menschen, aber damit all diese Menschen kommen konnten, musste einer von ihm und Sarah kommen. Die Sterne wurden jede Nacht zum Objekt seiner Fantasie. Diese Sterne erinnerten ihn an die Möglichkeiten Gottes. Es geschah nicht über Nacht, aber schließlich kam Abraham an den Punkt, an dem er seine Vorstellungen erweitern konnte und begann, die Verheißungen Gottes in Betracht zu ziehen, anstatt über die Unmöglichkeiten seines Körpers nachzudenken. Deshalb leben wir, aus Glauben, damit es nach Gnade geht, damit das Versprechen für jeden Nachkommen gültig ist, nicht nur für den aus dem Gesetz, sondern auch für den aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie es geschrieben steht, zum Vater vieler Völker habe ich dich gemacht, das galt, gegenüber einem Mann, der Gott glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nicht-Existierende herbeiruft wie etwas Existierendes. Er glaubte entgegen menschlicher Erwartung auf Hoffnung hin, dass er Vater vieler Völker werde, wie es gesagt ist, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Er war nicht schwach im Glauben, wenn er seinen eigenen Leib betrachtete, der bereits unfruchtbar war, da er hundertjährig war, und auch den unfruchtbaren Mutterleib von Sarah. Auf Gottes Versprechen hin geriet er nicht durch Unglauben in Zweifel, sondern wurde stark im Glauben, gab Gott die Ehre und war fest überzeugt, dass Gott fähig ist, das Versprochene auch zu tun. Deshalb wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet, Römer 4, 16 bis 22. Beachte das Wort betrachten. Abraham hat nicht an seinen Körper gedacht, sondern an Gott. Deine Vorstellungskraft ist alles. Ich habe es schon oft gesagt und ich werde es immer wieder sagen, was immer deine Vorstellung bestimmt, bestimmt deinen Glauben, oder ich kann es so sagen, was immer deine Vorstellung hat, hat dich der Same, der durch Abrahams Körper gezeugt wurde, begann zunächst als Same in seiner Seele. Wenn du einen starken Glauben haben willst, sollten deine Vorstellungen mit den Möglichkeiten des Himmels gefüllt sein. Wenn du einen schwachen Glauben willst, dann lass einfach deine Vorstellungen mit den irdischen Unmöglichkeiten gefüllt sein. Es gibt eine weitere Geschichte im Alten Testament, die nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Für mich ist sie eine der stärksten Abschnitte im Alten Testament, wenn man sie aus der Perspektive des Neuen Bundes betrachtet. Es ist die Geschichte von der Schlange am Pfahl in 4. Mose 21. Als die Israeliten vom Berg Hor aus weit erzogen, wandten sie sich zunächst wieder nach Süden in Richtung Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Unterwegs verlor das Volk die Geduld. Sie erhoben schwere Vorwürfe gegen Gott und gegen Mose: Warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten geholt? Damit wir hier in der Wüste sterben. Hier gibt es kein Brot und kein Wasser, und dieses elende Manna hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute liefen zu Mose und sagten: Wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe gemacht haben. Bitte den Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk, und der Herr sagte zu ihm: Fertige eine Schlange aus Bronze an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der gebissen wird, soll sie ansehen, dann bleibt er am Leben. Mose fertigte eine bronzene Schlange an und befestigte sie oben an einer Stange. Von nun an blieb jeder, der gebissen wurde, am Leben, wenn er auf diese Schlange schaute. 4 Mose 21, 4-9. Die Sünde der Israeliten brachte Krankheit ins Lager. Was befahl Gott Mose also zu tun? Mach eine Schlange und steck sie auf einen Pfahl. Solange die Menschen sie ansehen, werden sie leben. Hast du bemerkt, dass die Israeliten ihre Sünde nicht bekennen mussten, um geheilt zu werden? Sie brauchten keine positiven Bekenntnisse abzulegen. Sie mussten nur eines tun: ihren Blickwinkel ändern. Kannst du dir die Schlangen vorstellen, die überall auf ihren Körpern herumkrabbelten? Schlangen bissen sie und hingen an ihren Beinen, Blut sickerte aus ihrer Haut, die infizierten Stellen begannen sich zu verfärben und Gott sagt: Hört auf eure Körper zu schauen, und schaut auf die Schlange auf dem Pfahl. Mit dem Wort schauen ist auch kein schneller Blick gemeint. Das Wort schauen heißt im Hebräischen Ra'ah und bedeutet nachdenken, Aufmerksamkeit schenken und einen festen Blick haben auf etwas. Wenn das Einzige, was die Israeliten tun mussten, war, ihren Blickwinkel zu ändern, um geheilt zu werden, warum solltest du dann etwas Größeres tun müssen? Die Israeliten waren Sünder und hatten einen geringeren Bund mit Gott als wir. Sie waren Sklaven, wir sind Söhne. Sie waren Sünder, wir sind Gerechte. Warum wurden den Israeliten nicht 5 Schlüssel gegeben, wie sie ihre Heilung empfangen können, aber den Christen werden Schritte, Schlüssel und Formeln für all die Dinge gegeben, die sie tun müssen, um ihre Heilung zu empfangen? Irgendetwas stimmt da nicht, wenn Söhne es schwerer haben als Sklaven. Zum Glück steht das nicht im Gnadenbund, den Gott uns durch unsere Vereinigung mit Christus gegeben hat. Jesus hat dich nicht so erschaffen, dass du dich selbst heilen musst. Die Heilung kommt vom Weinstock. Alles, was die Rebe braucht, kommt vom Weinstock. Wenn wir mit unserer Seele mit Christus verbunden bleiben, entsteht Frucht. Ich bin sehr dankbar, dass Gott so gnädig und barmherzig ist. Er schenkt sogar Sündern Heilung, indem er das Leben Gottes durch die Gerechten weitergibt. Und Gott hat auch Heilungskraft, sein kostbares Leben, in die Gerechten gelegt, damit es durch ihren Körper fließt. Aber was tun wir, wenn es uns schwer fällt, diese Verbindung herzustellen? Was ist mit der Person, die auf dem Sterbebett liegt? Was ist mit der Person, die so große Schmerzen hat, dass sie nicht mehr selbst glauben kann? Was ist mit der Person, bei der etwas mit dem Gehirn passiert ist und die Verbindung nicht selbst herstellen kann? Was ist mit der Person, die von einem Dämon bedrängt wird? Was wäre, wenn wir als Leib Christi an einem Punkt wären, an dem wir eine solche Kühnheit und ein solches Vertrauen in das hätten, wer wir sind und wen wir vertreten? Stell dir vor, welche Ergebnisse wir erzielen würden, wie viele Menschen in die Gemeinden strömen würden, die tatsächlich an solche Dinge glauben, und wie viele Ungläubige, die verzweifelt Hilfe brauchen, nun Hoffnung hätten. Was wäre, wenn die Gemeinde anfangen würde, in einem solchen Maß des Christusbewusstseins zu leben, dass die Welt zu uns käme, so wie die Menschen zu Jesus kamen? Wenn wir anfingen, in dieser Kraft zu leben, müsste die Gemeinde nicht mehr nur materielle Dinge verschenken, um Ungläubige anzulocken, wir könnten das übernatürliche Leben Gottes verschenken, das Ungläubige anzieht und ihren physischen Körper sowie ihren Geist für immer verändert. Gott ist gut und gnädig. Ich sage es schon seit vielen Jahren und werde es so lange sagen, wie ich Atem habe, Gott ist gut zu Schat und weißt du was? Gott ist gut zu dir. Gott ist gut zu allen Menschen. So wie Gott für Sonne und Regen für die Bösen und die Gerechten sorgt, siehe Matthäus 5, 45, unabhängig von der jeweiligen Situation, hat Gott für alle Menschen Heilung vorgesehen, Heilung als Beweis für den Ungläubigen und Gesundheit als gegenwärtige Realität für das Kind Gottes.